Teil 1. Die Basis. Was ist künstliche Intelligenz? Ein Experiment in den 1960er Jahren. Eine Frau sitzt an einer elektrischen Schreibmaschine. Sie könne mit der Maschine wie mit einem Psychotherapeuten sprechen, hat man ihr gesagt. Die Frau tippt ein. Männer sind alle gleich. Es dauert einen Moment. Dann erscheint auf dem schwarzen Bildschirm eine Antwort in grün leuchtender Schrift. In welcher Hinsicht? Wieder tippt die Frau etwas in die Maschine. Sie nerven uns immer mit irgendetwas. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Nun, mein Freund hat mich hergeschickt. Dein Freund hat dich hergeschickt. Er sagt, ich sei oft deprimiert. Es tut mir leid zu hören, dass du deprimiert bist. Es stimmt, ich bin unglücklich. Denkst du, dass der Besuch hier dir helfen wird, nicht mehr unglücklich zu sein? Ich brauche Hilfe, so viel scheint sicher. Was Sie da hören, ist eine typische Konversation zwischen einem Menschen und der Software Eliza vor fast 60 Jahren. Der deutsch-amerikanische Computerwissenschaftler Josef Weizenbaum hat es in einem Forschungspapier von 1966 festgehalten. Für das Experiment ließ er Nutzer über elektrische Schreibmaschinen auf einen Großrechner vom Typ IBM 7094 am Massachusetts Institute of Technology, MIT, in den USA zugreifen. Das Internet gab es damals noch nicht, sonst hätte Eliza vielleicht ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen wie ChatGPT. Die Reichweite des KI-basierten Chatbots von OpenAI hat Eliza nie erreicht. Trotzdem waren Menschen schon damals von plaudernder Software fasziniert. Weizenbaum war davon ausgegangen, die Nutzer würden schnell herausfinden, dass das echte Gespräch mit der Maschine nur eine Illusion ist. Tatsächlich aber ließen sie sich auf tiefgründige Gespräche ein. Einige vertrauten der Software intime Informationen an und entwickelten eine Art Beziehung zu dem Programm. Manche diskutierten, ob Eliza und ähnliche Programme in naher Zukunft reale Patientengespräche in der Psychotherapie übernehmen könnten. Heute ergeht es vielen von uns ähnlich. Wir erleben eine Technologie, die so leistungsfähig ist, dass wir ihr menschenähnliche Intelligenz zutrauen. Und viel spricht dafür, dass künstliche Intelligenz nun tatsächlich das Potenzial hat, eine neue industrielle Revolution auszulösen. Zur Wahrheit gehört aber auch, das wurde in der Geschichte der KI schon mehrfach vorhergesagt. In diesem Kapitel wollen wir auf einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der künstlichen Intelligenz eingehen, grundlegende Begriffe klären und Menschen vorstellen, die die Entwicklung bis heute geprägt haben. Es sind bemerkenswerte Persönlichkeiten, die mit der maschinellen Intelligenz zugleich auch die menschliche Intelligenz erforscht haben. Und manchmal scheint es, hat sie diese Arbeit mehr am Intellekt ihrer Mitmenschen zweifeln lassen als an der Leistungsfähigkeit ihrer Computer. Joseph Weizenbaum, der Urvater des ersten Chatbots, wollte kein Guru sein. Eliza war längst nicht so gut wie heutige Unterhaltungsroboter à la ChatGPT. Das Programm konnte lediglich Schlüsselworte in Aussagen identifizieren, ganz begrenzt Kontext erfassen und Antworten generieren. Die Illusion eines tiefgehenden Gesprächs erzeugte Weizenbaum durch einen Trick. Er wies seine Testperson an, mit der Maschine zu sprechen wie mit einem Psychotherapeuten. Dadurch wunderten sich die Nutzer auch nicht, dass Eliza ihre Sätze oft wiederholte oder sie einfach aufforderte, noch mehr über ein genanntes Thema zu erzählen. Vielmehr gingen sie davon aus, dass eine Ärztin oder ein Psychologe es genauso tun würden. So bemerkten sie nicht, dass Eliza oft nur Gesagtes in Fragen umformulierte. Dass sich die Technologie nicht sofort rasant weiterentwickelte, hatte viele Gründe. Dazu gehört, dass Weizenbaum selbst keine Lust hatte, das Projekt weiterzuverfolgen. Im Jahr 2006 erschien eine Dokumentation über sein Leben. Sie zeigt den damals 83-Jährigen mit grauem Zopf, runder Brille und gelbem Polunder. Er sitzt vor einem Bücherregal in seiner Wohnung in Berlin. Die Regisseure lassen ihn von seinen Erinnerungen erzählen. Es geht auch um die Frage, warum er an dem Eliza-Projekt nicht drangeblieben ist. Er habe gewusst, dass er da nichts anderes mehr gemacht hätte, sagt Weizenbaum. Und mit leichtem Kopfschütteln fährt er fort. Er hätte dann einfach immer klügere Programme weitergeschrieben, aber all das hätte überhaupt keine Tiefe gehabt. Dann kratzt er sich am Kopf und sagt, außerdem wäre er dann wohl Teil einer Community von Leuten geworden, die ähnliche Sachen machen. Und er wäre dort ein Guru solchen Unsinns geworden, und das wollte ich natürlich nicht. Der geistige Vater von Eliza hat den großen Erfolg der US-Firma OpenAI mit ChatGPT nicht mehr erlebt. Er ist 2008 gestorben. Aber es scheint, als hätte er Sam Altman, den CEO der Firma, nicht beneidet. Es gibt Gründer, die es als Inspiration beschreiben, wenn Altman einmal die Woche vor ihrem Büro langläuft. In Medien wird er oft als das beschrieben, was Weizenbaum nicht werden wollte. Ein Guru. Alan Turing. Wann ist eine Maschine intelligent? Und warum wollen Menschen es dann nicht wahrhaben? Die Idee, in Maschinen eine Art menschliche Intelligenz nachzubauen, fasziniert Informatiker seit Jahrzehnten. Der britische Logiker und Mathematiker Alan Turing stellte 1950 in einem Aufsatz die Frage, können Maschinen denken? Turing schrieb, dass Computer zumindest bald in der Lage sein könnten, das menschliche Denken zu imitieren, obwohl sie es nicht im eigentlichen Sinne tun würden. Das sei nur eine Frage der Programmierung und des technischen Fortschritts. Der Aufsatz ist bis heute lesenswert. Turing schrieb darin, dass vor allem Intellektuelle die Denkfähigkeit von Computern unterschätzen dürften. Sie neigten eher dazu, ihrem Glauben an die Überlegenheit des Menschen in seinem Denkvermögen begründet zu sehen. Wer bis zur Veröffentlichung von ChatGPT geglaubt hatte, dass Roboter bald Supermarktregale einräumen, aber bestimmt keine komplexen Sachverhalte erklären würden, dürfte sich ertappt fühlen. Amüsant ist auch Turings Erklärung, warum Menschen nicht an eine Maschinenintelligenz glauben wollen. Neben einer Reihe von anderen Punkten führt er den Kopf-in-den-Sand-Einwand an. Die Konsequenzen von denkenden Maschinen wären zu schrecklich. Lassen Sie uns hoffen und glauben, dass Sie es nicht können. Turing ist mit verschiedenen großen Erfindungen in die Geschichte der Informatik eingegangen. 1936 legte er den Vorschlag für eine speicherprogrammierte Maschine vor, die heute als Turing-Maschine bekannt ist. In ihr war das Konzept des modernen Computers angelegt, Software von Hardware zu trennen. Im Zweiten Weltkrieg war es Turing, der eine elektromechanische Maschine konstruierte, mit der sich der Code der sogenannten Enigma der deutschen Wehrmacht knacken ließ. Damit konnten die Engländer den verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Wehrmacht mitlesen. Nach ihm benannt ist aber auch der Turing-Test. Mit dem Verfahren soll untersucht werden, ob eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, menschliches Denken zu imitieren. Das ist laut Turing der Fall, wenn ein Mensch dem System 5 Minuten lang diverse Fragen stellen darf und anhand der Antworten nicht erkennen kann, dass es sich um eine Maschine handelt. Mit ChatGPT und ähnlichen Chatbots sehen viele die Turing-Bedingungen für künstliche Intelligenz als erfüllt an. Der Mathematiker selbst hatte prognostiziert, dass wir bereits im Jahr 2000 nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% mit der Antwort richtig liegen würden. Gewissermaßen begegnet Ihnen Turing übrigens jedes Mal, wenn Sie im Internet ein Bilderrätsel lösen müssen, um zu beweisen, dass Sie kein Bot sind. Das Verfahren heißt CAPTCHA, die Abkürzung für Completely Automated Public Turing Tests to Tell Computers and Humans Apart. Auf Deutsch würde man sagen, vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test, um Computer und Menschen auseinanderzuhalten. John McCarthy. Was ist künstliche Intelligenz und braucht es dazu ein Bewusstsein? Geprägt hat den Begriff Artificial Intelligence der US-amerikanische Logiker und Informatiker John McCarthy, als er ihn 1956 zum Titel eines Sommersymposiums am Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire machte. Er beschrieb künstliche Intelligenz als Wissenschaft und Technik, intelligente Maschinen zu entwickeln, insbesondere intelligente Computerprogramme. Das sei verknüpft mit dem Ziel, mit Hilfe von Computern die menschliche Intelligenz zu verstehen. Aber KI muss sich nicht auf Methoden beschränken, für die es biologische Vorbilder gibt. Auch wenn KI die gleichen Aufgaben lösen soll wie ein Mensch, müssen im Computer dabei also nicht die gleichen Mechanismen ablaufen wie im Gehirn. Aber wie bringt man Computern das Denken überhaupt bei? Es gibt heute zwei vorherrschende Ansätze, die in unterschiedlichen Phasen der KI-Entwicklung mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen haben. Edward Feigenbaum: Was sind Expertensysteme und was macht sie so erfolgreich wie Fachleute? Expertensysteme basieren auf klar definierten Regeln. Im einfachsten Fall könnte das so aussehen: Wenn die Eingabe A ist, soll die Ausgabe B sein. Derartige Entscheidungsketten müssen in Computercode übersetzt werden. Ihren Namen verdanken die Systeme den Experten, mit deren Wissen sie gebaut werden. Ohne Menschen, die die spezifischen Regeln kennen und erklären können, sind sie nicht vorstellbar. Als Vater der Expertensysteme gilt der Computerwissenschaftler Edward Feigenbaum. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass in den 1960er Jahren in Stanford eines der ersten erfolgreichen KI-Systeme mit vielen Regeln entwickelt wurde. Dendral sollte Chemiker unterstützen, die Struktur unbekannter organischer Moleküle zu bestimmen. Dazu speisten die Forscher um Edward Feigenbaum verschiedene Parameter in das System ein. Die elementare Formel eines Moleküls, zum Beispiel C2H5OH für Ethanol, sowie dessen per Massenspektrometer ermittelte Masse. Das Expertensystem sollte dann die wahrscheinlichste Formation der einzelnen Atome bestimmen. Um das System zu bauen, befragten die Forscher zahlreiche Experten für organische Chemie. Auf Basis ihrer Antworten konnten sie einen komplexen Entscheidungsbaum nach dem Wenn-Dann-Prinzip kodieren. Dadurch wurde der Entscheidungsprozess automatisiert. Auf der Basis von Dendral wurde anschließend das noch bekanntere System Myzin entwickelt, mit dem Blutinfektionen diagnostiziert werden sollten. Dazu brachten die Forscher ihrem KI-System 450 Regeln zur Diagnose von Meningitis bei, die sie aus Fachzeitschriften und den Daten des Stanford-Krankenhauses gesammelt hatten. Myzin konnte durch einen Abgleich mit der individuellen Krankheitsgeschichte des Patienten nicht nur sagen, ob eine Blutinfektion vorlag. Es konnte auch sagen, welche der Regeln erfüllt waren und ob Informationen fehlten, die zur Diagnose nötig waren. Myzin übertraf junge Ärzte beim Diagnostizieren von Blutinfektionen deutlich und erreichte ein ähnlich gutes Niveau wie die Experten. Es legte auch offen, wie sicher es sich in der Diagnose war. Als Feigenbaum für seine Arbeit an Dendral 2013 mit dem Computer Pioneer Award ausgezeichnet wurde, erinnerte er sich an ein Interview, das er 30 Jahre zuvor geführt hatte. Er sei gefragt worden, ob Maschinen jemals so schlau werden können wie Menschen, erzählt der 77-Jährige. Nein, habe er geantwortet. Es wird nie einen Zeitpunkt geben, an dem eine Maschine so schlau ist wie ein Mensch. Denn sobald wir wissen, wie wir sie so schlau machen wie ein Mensch, werden wir Ingenieure sie schlauer machen. Expertensysteme eignen sich gut für Aufgaben, bei denen präzise Daten vorliegen und eindeutige Aussagen gefragt sind. In Situationen, in denen es eine unbegrenzte Anzahl an Optionen gibt, sind sie aber überfragt. Dafür sind neuronale Netze besser geeignet. Marvin Minsky: Wie funktionieren neuronale Netze und warum sind sie so undurchschaubar? Neuronale Netze sind das Fundament der großen KI-Modelle, die Chatbots wie ChatGPT zugrunde liegen. Auch an diesen KI-Systemen wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Der erste Computer für neuronale Netze geht auf den späteren Begründer des MIT-Labors für Computerwissenschaften und künstliche Intelligenz zurück. Marvin Minsky hat ihn 1951 noch in seiner Zeit als Doktorand an der Elite-Hochschule Princeton mit dem Physikdoktoranden Dean Edmonds entwickelt. Die Maschine wurde unter dem Namen SNARK bekannt. Die Abkürzung steht für Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator. Was aber dahinter steckt, ist eine künstliche Ratte, die nach dem Willen von Minsky und Edmonds selbst lernen sollte, durch ein Labyrinth zu finden. Der Begriff neuronale Netze leitet sich von den Nervenzellen im menschlichen Gehirn ab. Sie ähneln diesem zwar nur bedingt, aber es gibt wichtige Parallelen. So zeichnen sich neuronale Netze ähnlich wie das Gehirn durch eine Vielzahl von Verschaltungen aus. Das Gehirn besteht aus vielen Nervenzellen, die über Synapsen Signale an weitere benachbarte Nervenzellen weitergeben. Was im Gehirn Neuronen sind, sind bei den neuronalen Netzen mathematische Formeln, die auch Knoten genannt werden. Sie sind über unterschiedlich starke Verbindungen miteinander verknüpft. Werden nun Daten in das neuronale Netz eingespeist, werden sie in den Knoten verrechnet und abhängig von den Verbindungen addiert, gewichtet und weitergegeben. Einfache neuronale Netze bestehen nur aus zwei Schichten von Knoten, der Eingabeschicht und der Ausgabeschicht. Liegen dazwischen weitere Knotenschichten, spricht man auch von tiefen neuronalen Netzen. Sie können genutzt werden, um mittels Deep Learning immer komplexere Probleme zu lösen. Anders als bei Expertensystemen werden bei neuronalen Netzen keine Regeln in die Systeme hineingeschrieben. Ähnlich wie ein menschliches Gehirn etwas lernt und sich merkt, müssen auch neuronale Netze angelernt oder trainiert werden. Das lässt sich gut mit Hilfe der künstlichen Ratte von Minsky und Edmonds beschreiben. Sie sollte versuchen, den Weg durch ein Labyrinth zu finden. Dabei lernte sie durch Ausprobieren und Scheitern. Das Augenmerk der Forscher lag bei solchen Systemen darauf, die erfolgreichen Schritte in der Folge zu verstärken, das System also quasi zu ermuntern, diese Richtung weiter zu verfolgen. Die ersten neuronalen Netzwerke waren ähnlich wie regelbasierte Systeme auf sehr spezifische Aufgaben ausgelegt. Und es gelang den Forschern nicht so wie erwartet, ihre Fähigkeiten auf andere Anwendungsfälle zu übertragen. Minsky und sein Co-Autor Seymour A. Papert beschrieben das 1988 in ihrem Buch Perceptrons so. Die Forscher seien in der Lage gewesen, Systeme dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu lernen, aber andere Dinge nicht. Und wenn ein Fehler auftrat, hätten sie diesen in der Regel nicht beseitigen können, weder durch eine Verlängerung der Experimente noch durch den Bau größerer Maschinen. Mitte der 1960er Jahre hätte niemand erklären können, warum die Systeme in einigen Fällen in der Lage waren, ein Muster zu erkennen und warum das in anderen Fällen nicht gelang. Es begann eine Phase, in der sich Ernüchterung breitmachte, nicht nur bei den Forschern selbst, auch bei ihren Geldgebern. James Lighthill: Warum auf heiße Phasen der KI-Entwicklung schon oft kalte Winter folgten. Frühe Erfolge in der Geschichte der KI haben wiederholt für Begeisterung und Erstaunen gesorgt und dazu geführt, dass die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts massiv überschätzt wurde. Prognosen erwiesen sich ein ums andere Mal als unwahr, Erwartungen der Geldgeber wurden enttäuscht. In der Folge wurden Finanzmittel gestrichen und Projekte eingestellt. Es folgten Jahre, in denen es deutlich schwieriger war, Ressourcen für Projekte zu bekommen, und die Forschung verlangsamte sich. Heute werden diese Phasen KI-Winter genannt. Sie werden meistens auf die Zeiträume zwischen 1974 und 1980 sowie zwischen 1987 und 1993 datiert. Ein einschneidendes Ereignis vor dem ersten großen KI-Winter war der sogenannte Lighthill Report. Das britische Parlament hatte den Mathematikprofessor James Lighthill um eine unabhängige Einschätzung zum Stand der KI-Forschung gebeten. Er kam 1972 zu einem vernichtenden Urteil. Lighthill attestierte dem Forschungsgebiet in den vorausgegangenen 25 Jahren ein weitgehendes Versagen, gemessen an den enormen Zielen. Die wissenschaftlichen Durchbrüche hätten in keinem Bereich den großen Einfluss erzielt, der damals versprochen wurde, schrieb Lighthill. Explizit ging er etwa auf Projekte zur Spracherkennung ein, die nur innerhalb eines sehr begrenzten Wortschatzes erfolgreich gewesen seien, hohe Ausgaben für Programme zur maschinellen Erkennung alltäglicher Sprachen seien völlig verschwendet gewesen. Auch die Ergebnisse der Arbeit an KI-basierten Schachcomputern seien entmutigend, schrieb Lighthill. Die besten Programme spielten auf dem Niveau erfahrener Amateure. Schachmeister schlagen sie leicht. Zudem seien sie nur in der Lage, die Regeln zu befolgen, die Menschen ihnen beigebracht hätten, und ein paar Schritte vorauszudenken. Allein die höhere Geschwindigkeit sei computergeneriert. Insbesondere kritisierte Leitl, dass die meisten Laborerfolge in der Praxis scheitern würden. Als Reaktion auf den Bericht wurde die KI-Forschung in Großbritannien anschließend für ein Jahrzehnt radikal zurückgefahren. Auch die Innovationsabteilung der US-Streitkräfte kürzte in der Folge die Mittel für künstliche Intelligenz massiv. Die Defense Advanced Research Projects Agency, kurz DARPA genannt, hatte in den 1960er Jahren Millionen in die KI-Forschung gesteckt und den Wissenschaftlern dabei wenige Vorgaben gemacht. Das änderte sich 1969, als sich die Agentur auf Projekte fokussierte, die kurzfristig neue Technologien für das US-Militär bereitstellen könnten. Ein Projekt, das auch danach noch verfolgt wurde, zielte auf das Sprachverständnis von Computern ab. Doch das Programm Speech Understanding Research, SUR, verfehlte seine Ziele und wurde, zufällig oder nicht, nach der Veröffentlichung des Lighthill Reports auch nicht verlängert. Welchen Einfluss genau der Lighthill Report auf die KI-Förderung in den USA hatte, ist nicht eindeutig zu beziffern. Klar ist, dass der Bericht auch dort in der Gemeinschaft der KI-Forscher wahrgenommen und diskutiert wurde. John McCarthy, der Erfinder des KI-Begriffs, schrieb eine Rezension und ging unter anderem auf Lighthills Kritik an der KI-Entwicklung im Schachspiel ein. Wenn die Programme bis 1978 nicht besser als das Niveau eines erfahrenen Amateurs wären, würde er eine Wette über 250 Pfund Sterling verlieren. Er wäre enttäuscht, schrieb McCarthy, wenn auch nicht extrem überrascht. Um Meisterniveau zu erreichen, sei es wohl nötig, den Programmen flexible Erkenntnismuster beizubringen. Damit spielte der Informatiker auf einen Wechsel oder eine Kombination von regelbasierten KI-Systemen zu neuronalen Netzen an. Es sollte bis 1997 dauern, bis der Schachcomputer Deep Blue von IBM den damals amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov unter Wettkampfbedingungen in einem ganzen Turnier schlug. Der Sieg gelang mit speziell für diesen Zweck entwickelter Hardware und mit einem KI-System, das auf dem Wissen hervorragender Schachspieler beruhte. Der Durchbruch, auf den McCarthy wartete, gelang erst später und lässt sich besser an einem anderen Spiel aufzeigen. Dass es dazu kam, hat viel mit drei Forschern zu tun, die heute als Väter der Deep Learning Revolution gelten. Jeffrey Hinton, Joshua Bengio und Jan LeCun legten über 30 Jahre hinweg gemeinsam und unabhängig voneinander die Grundlagen der Technologie. 2019 erhielten sie dafür den Turing Award der Association for Computer Machinery, ACM, der oft als Nobelpreis der Informatik bezeichnet wird. Hinton ist emeritierter Professor der University of Toronto und war damals noch Vice President und Engineering Fellow bei Google. Bengio ist Professor an der University of Montreal und LeCun arbeitet neben seiner Tätigkeit als Chef der KI-Forschung beim Facebook-Konzern Meta als Professor an der New York University. Zur Begründung schrieb die ACM: Die Bemühungen der drei, in der KI-Szene Interesse an neuronalen Netzen neu zu entfachen, sei zunächst auf Skepsis gestoßen. Doch in der jüngsten Zeit hätten sie zu großen technologischen Fortschritten geführt. Ihre Methodik sei heute das vorherrschende Paradigma auf dem Gebiet. Zu den prominenten Gratulanten gehörte damals auch Demis Hassabis, dessen eigener Beitrag zur Geschichte der KI ohne die Vorarbeit der Preisträger nicht möglich gewesen wäre. Demis Hassabis, AlphaGo und der Weg zu einer allgemeinen KI. Anders als James Lighthill war Demis Hassabis begeistert von Schachcomputern. Er müsse 11 oder 12 Jahre alt gewesen sein, als er seinen ersten Schachcomputer bekam, erinnert sich der britische KI-Unternehmer 2022 in einem Podcast-Interview mit dem russisch-amerikanischen Informatiker Lex Friedman. In der Zeit handelte es sich um tragbare elektrische Geräte mit einem physischen Schachbrett. Hassabis erzählt, er habe eine Version gehabt, für die Kasparov mit seinem Namen warb. Für Hassabis war es ein Trainingsgerät. Er war auf dem Weg zur Weltspitze und plante zu dieser Zeit, Profispieler zu werden. Mit 13 wurde er als zweitbester Schachspieler der Welt unter 14 Jahren gelistet. Den Schachcomputer nutzte er, um Eröffnungen und andere Spielsituationen zu üben. Aber Hassabis interessierte sich auch dafür, wie jemand das Gerät programmiert hatte. Schließlich habe er sich ein Schachcomputerhandbuch gekauft und es selbst ausprobiert. An Schach scheiterte er zunächst. Aber im Jahr 2016 sollte seine KI-Firma DeepMind einen der weltweit besten Spieler in einem Spiel besiegen, das bis dahin als unlösbar für KI-Systeme galt. Go. Das etwa 2500 Jahre alte Brettspiel ist nicht nur viel komplexer als Schach. Nach der Meinung vieler Experten brauchen Top-Spieler neben strategischem Denken auch Intuition, um dieses Spiel zu beherrschen. Für ein regelbasiertes KI-Programm eignet sich das Spiel schon deshalb nicht, weil die Erklärung großer Spieler, weshalb sie einen Stein auf ein bestimmtes Feld gesetzt haben, oft so lautet: Es hat sich richtig angefühlt. Es gibt einen Dokumentarfilm über das historische Go-Turnier zwischen Mensch und Maschine. Im Zentrum stehen der koreanische Go-Profi Lee Sedol, damals der 4. auf der Weltrangliste, und AlphaGo. Es ist das Programm, das John McCarthy gut 40 Jahre zuvor im Sinn gehabt haben dürfte. Ein selbstlernendes System, das prinzipiell auch ganz andere Dinge lernen könnte, als mit weißen Steinen möglichst viele schwarze Steine einzukreisen. Die Version von AlphaGo, die damals gegen Lee Sedol antritt, hat bei 100.000 Amateurspielen im Internet zugesehen. Wir bringen AlphaGo zunächst dazu, den menschlichen Spieler zu imitieren, sagt Demis Hassabis in der Dokumentation. Dann spiele das System viele Millionen Male gegen verschiedene Versionen von sich selbst und lerne aus seinen Fehlern. AlphaGo spielt besser, als Lee Sedol und die Welt erwartet haben. Die ersten drei Spiele gewinnt das Programm klar. Und die Doku zeigt, wie dabei nicht nur seinem menschlichen Gegner, sondern auch manchen Kommentatoren, Reportern und sogar dem Team von DeepMind zunehmend mulmig wird. Das zeigt sich im vierten Spiel des Turniers. Lee Sedol macht einen Zug, den keiner der Kommentatoren erwartet hat und auch die Maschine nicht. Das Team von DeepMind weiß, dass AlphaGo die Wahrscheinlichkeit dieses Zuges nur mit 1 zu 10.000 bemessen hat. Und auf einmal scheint AlphaGo verwirrt zu sein. Beim 79. Spielzug macht das Programm einen schweren Fehler, den es laut den Programmierern erst 8 Spielzüge später bemerkt. Der Chefwissenschaftler von DeepMind, David Silver, sagt später, er habe einerseits ein flaues Gefühl im Magen verspürt, als AlphaGo begann, seltsam zu spielen, aber gleichzeitig die Erleichterung, dass Lee Sedol nun eine Chance hatte. Tatsächlich gewinnt der Koreaner diese Partie. Das Turnier ging mit 4-1-Siegen klar an AlphaGo. Lee Sedol sagt, er würde seinen einen Sieg für nichts auf der Welt hergeben. Dieser Sieg hat gezeigt, dass wir noch mithalten können, sagt er in der Doku. Wenn die Zeit voranschreitet, wird es wahrscheinlich immer schwieriger werden, KI zu schlagen. Zumindest was Go betrifft, schien das schon ein Jahr später nicht mehr möglich. Da gewann AlphaGo zunächst 60 Spiele gegen Profis und schlug schließlich den Weltranglisten-Ersten mit 5-0 Siegen. Auch ein Team aus 5 Top-Spielern konnte AlphaGo nicht bezwingen. Vor allem aber hat DeepMind im Jahr 2017 die Version AlphaGo Zero herausgebracht. Dieser Version hatte das Team nur noch die Regeln beigebracht, anschließend trainierte es sich mit zufällig ausgewählten Spielen. Die fast ohne menschliches Zutun trainierte KI bezwang nach 40 Tagen des Trainings ihre Vorgängerversion. Die KI, auf der AlphaGo basiert, ist im Grunde die gleiche, die jetzt in ihre Büros einzieht und um die es in den meisten Kapiteln dieses Buches geht. Dass uns die KI überlegen ist, ist damit aber noch nicht ausgemacht. Auch Demis Hassabis ist bisher nicht an seinem Ziel angekommen. In dem Podcast mit Lex Friedmann spricht er auch über das große Schachmatch zwischen Garry Kasparov und dem Schachcomputer Deep Blue 1997. Ich erinnere mich, dass ich von Kasparovs Verstand mehr beeindruckt war als von Deep Blue, sagt Hassabis. Er konnte nicht nur mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau Schach spielen wie diese brutale Rechenmaschine. Kasparov könne natürlich auch alles andere, was Menschen können: Fahrradfahren, viele Sprachen sprechen, Politik machen und alles mit demselben Gehirn. Deep Blue, so brillant es auch im Schachspiel war, habe nicht einmal ein so einfaches Spiel wie Tic-Tac-Toe spielen können. Hassabis will das ändern und kann dafür jetzt auf 1000 KI-Forscher von Google zugreifen. Hassabis Firma DeepMind gehört seit 2014 zu dem Suchmaschinenkonzern. Auch deshalb galt Google im vergangenen Jahrzehnt vielen als führend in der KI. Aber erst im Frühjahr 2023, also nachdem OpenAI sein KI-Sprachmodell veröffentlicht hatte und den Googlern damit zuvorgekommen war, wurde das DeepMind-Team aus London und die Forschungsabteilung Google Brain am Konzernsitz in Mountain View zusammengeführt und unter die Leitung von Hassabis gestellt. Als wir von ihm wissen wollen, welche Meilensteine er als nächstes erreichen wolle, sagt er im Juni 2023: Unser langfristiges Ziel war immer, KI zu nutzen, um die Wissenschaft voranzubringen und der Menschheit zu nützen. Generative KI sei einer der Wege, die man hin zu diesem Ziel beschreiten könne, und große Sprachmodelle könnten in den nächsten Jahren einen wichtigen Beitrag leisten. Allerdings reichen sie in ihrer jetzigen Form nicht aus, sagte Hassabis. Es fehlen einige wichtige Dinge: Planung, Gedächtnis, logisches Denken, alles Dinge, an denen Google DeepMind arbeitet. Auf einen Blick. Hauptthema: Die Idee, intelligente Maschinen zu bauen, fasziniert Informatiker seit Jahrzehnten. Der US-amerikanische Logiker und Informatiker John McCarthy hat dafür den Begriff künstliche Intelligenz geprägt, als er ihn 1956 zum Titel einer Fachkonferenz machte. Warum das wichtig ist? Ein Blick in die Geschichte der KI zeigt, dass die Technologie schon früher immer wieder für große Begeisterung und Phasen des Hypes gesorgt hat. Doch es folgten auch Phasen der Ernüchterung, die heute als KI-Winter bezeichnet werden. So mutmaßten Menschen bereits in den 1960er Jahren, dass Psychotherapeuten bald durch Chatbots ersetzt werden könnten. Grund dafür war das Programm Eliza, ein früher Vorläufer von ChatGPT. Die Geschwindigkeit der Entwicklung wurde oft überschätzt. Hintergrund: Forscher haben unterschiedliche Ansätze verfolgt, um Computern das Denken beizubringen. Die ersten Erfolge gelangen mit sogenannten Expertensystemen, in denen klar definierte Regeln festgeschrieben wurden. Maschinen, die auf solchen Systemen beruhen, entscheiden nach den von Menschen vorgegebenen Kriterien. Erst in den vergangenen Jahren haben Fortschritte bei der Entwicklung neuronaler Netze dazu geführt, dass der Ansatz selbstlernender Systeme für viele Aufgaben als überlegen gilt. Ausblick: Experten sagen, dass wir das Potenzial einer Technologie kurzfristig oft überschätzen, während wir uns das langfristige Potenzial kaum vorstellen können. Aber auch für kurzfristige Fortschritte waren die Voraussetzungen nie so gut wie heute.